Abschnitt 18 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen, übersetzt von Emmy Schreck. Die wundersame Schmiede aus Tavastland. Der Erlöser und St. Peter fuhren einst mit einem Pferde hinaus, um sich die Welt anzuschauen. Aber da es Winterszeit war und die Wege gefroren und glatt waren, verlor das Pferd ein Hufeisen. Zufällig stand gerade an der Stelle eine Schmiede am Wege, und die Reisenden verfügten sich dorthin, um vom Schmied ein neues Eisen anlegen zu lassen. An einer Ecke der Schmiede banden sie das Pferd mitsamt dem Schlitten fest und traten durch die Tür in den Schmiederaum. Hier war der Schmied eben damit beschäftigt, einen Eisenreifen um eine neue Biertonne zu schlagen, und war so eifrig bei seiner Arbeit, dass er kaum die Ankunft der Fremden beachtete. Da fragte ihn St. Peter, ob er ihnen nicht die Schmiede überlassen könnte, bis sie ihr Pferd beschlagen hätten, oder ob er selber diese Arbeit übernehmen wollte. Darauf antwortete der Schmied nicht ein Sterbenswörtchen. Er schwang nur den Hammer hoch in die Luft und schmiedete weiter. St. Peter stellte zum zweiten Male seine Frage mit immer höflicheren Worten, aber der Schmied schien ihn gar nicht zu hören. Zuletzt befürchteten die Reisenden, dass der Schmied taub oder blödsinnig sei, und gingen aus der Schmiede hinaus, in der Hoffnung, bald eine andere zu finden, wo sie ihr Pferd beschlagen könnten. Sie mochten eine Weile gefahren sein, als ihnen ein altes, elendes, knochiges Weiblein entgegenkam. St. Peter, welcher die Zügel führte, hielt sein Pferd an und fragte die Alte: »Kannst du uns sagen, ob der Schmied, von dem wir kommen, verrückt ist oder ob er irgendein Gebrechen hat, da er auf unsere Anrede nichts geantwortet hat?« »Ach, ihr armen Männer, wie seid ihr denn so fremd, dass ihr es nicht wisst und nicht kennt, dass unser stolzer Schmied sich in seiner Weisheit taub und stumm gegen alle stellt, die ihn aus Unverstand nicht als den höchsten Meister begrüßen? Kehrt nur wieder in die Schmiede zurück und redet ihn als solchen an. Da werdet ihr bald sehen, wie sein Betragen sich gegen euch in ein freundliches verwandelt.« Die Reisenden kehrten alsbald um und fuhren eilends zum Schmied zurück, nachdem sie das Weiblein aufgefordert, ihnen ebenfalls dorthin zu folgen, damit sie ihr dort ihren guten Rat lohnen könnten. Als sie vor der Schmiede angelangt waren, ging unser Herr zuerst hinein und sagte: »Du weit berühmter hoher Meister, willst du uns auf kurze Zeit deine Schmiede überlassen?« Sofort richtete der Schmied den Blick auf den Fragesteller und sagte: »Tut nur eure Arbeit in meiner Schmiede, ihr guten Fremdlinge, eine Ehre ist der andern wert.« Mit diesen Worten legte er den Hammer aus der Hand, warf den Eisenreifen in die Ecke und überließ die ganze Schmiede den Fremden, indem er hinausging. Jetzt nahm unser Herr die Zange und den Hammer zur Hand. Das alte verbrauchte Hufeisen ward in die Esse getan und mit glühenden Kohlen umgeben. St. Peter zog den Blasebalg so kräftig er konnte, so daß das Eisen bald glühte. Es dauerte nicht lange, da war es fertig, auf den Amboss getan zu werden. Doch nun war das Maß des Pferdefußes nötig, damit man wüsste, wie groß das neue Eisen werden sollte. Weil aber in der ganzen Schmiede nicht ein Splitterchen oder Holzstückchen zu finden war, womit man hätte messen können, ging unser Herr auf den Hof, schnitt mit seinem Messer dem Pferde das eine Bein ab und brachte es in die Schmiede, um danach das Eisen zu messen. Letzteres nahm er aus der Esse, hämmerte ein Weilchen daran auf dem Amboss herum, und siehe, da war das Hufeisen fertig. Man schmiedete nur noch neue Nägel und schlug dann das Eisen an den Pferdefuß an. Darauf brachte man den Fuß wieder an seinen Ort und machte ihn ohne langes Anpassen am Pferde fest. Bei dieser Arbeit merkte unser Herr, dass auch die drei anderen Eisen schlecht waren und locker saßen. Deshalb schnitt er dem Pferde alle drei Beine ab und beschlug dieselben in der Schmiede gleich dem ersten, wonach er sie dem Pferde wieder einsetzte. Nach beendigtem Werke kamen die Reisenden zum Schmied, um ihm den Lohn für das Überlassen der Schmiede anzubieten. Aber da er vom Lohn nichts wissen wollte und nur sagte, die Katze lebt vom Dank und der Hund vom Streicheln, nahmen sie von ihm Abschied und setzten sich in den Schlitten. Erst als die Fremden fort waren, ging der Schmied in seine Schmiede zurück. Er hatte von der Seite mit angesehen, auf welche neue Weise die Reisenden vom Pferdefuß Maß genommen und das Eisen an den Huf befestigt hatten. Die Kunst würde auch mir zustatten kommen, meinte er bei sich, aber er hatte noch nichts vornehmen können, als die Reisenden schon wieder vor der Schmiede hielten. Sie hatten sich erst, wie sie bereits im Schlitten saßen, erinnert, dass die Alte, welche sie zum Schmied zurückgewiesen, noch ohne Lohn geblieben war. Sie nahmen deshalb das Weib mit in die kaum verlassene Schmiede, um es dort zu belohnen. Vor den Augen des Schmiedes nahm jetzt unser Herr die größte Zange, die in der Schmiede zu finden war, ergriff damit die Alte beim Nacken und steckte sie in die Esse, bedeckte sie tüchtig mit glühenden Kohlen und befahl Sankt Peter, den Blasebalg zu ziehen. Dieser zog nach Kräften, so daß die kreischende und ächzende Alte bald in Flammen stand, und es währte nicht lange, war sie zum Bearbeiten reif. Mit einer langen, festen Zange nahm jetzt unser Herr das Weiblein aus der Esse und tat es auf den Amboss, indem er Sankt Peter zu hämmern befahl. Sankt Peter hob den schweren Hammer und schlug mit solcher Kraft drauf los, dass die Arbeit bald getan war und die Alte aufs Neue die Knochen zu regen begann. Jetzt nahm Sankt Peter einen kleinen Hammer, mit dem er sein Werk glättete und überarbeitete. Nun war noch Wasser nötig. Sankt Peter durchsuchte die Schmiede nach einem Wassergefäß, aber da er keines fand, nahm er den alten Lattenkorb, den er in einer Ecke der Schmiede fand. Damit holte er Wasser aus dem Brunnen und begoss das Weib vom Kopf bis an die Fußzehen. Dadurch erwachte das Weiblein vollends zum Leben, aber es war kein altes Weib mehr, sondern von Angesicht und Gestalt ein junges, wunderschönes Mädchen, welches sich vielmals bei den Reisenden bedankte und hüpfend und tanzend aus der Schmiede ihres Weges ging. Auch die Reisenden hielten sich dort nicht länger auf, sondern machten sich ebenfalls auf den Weg. Wie nun der Schmied in der Schmiede allein war, fing er an, bei sich zu denken, »Nun, die Werke dieser Männer sind gewiss wunderbar, aber ich bin doch auch ein Schmied und habe zugesehen, wie sie es angefasst haben. Warum sollte mir nicht die gleiche Arbeit glücken?« Während er so mit sich redete, kam ein Mann mit seinem Pferde an die Tür der Schmiede und bat den Schmied, das Pferd zu beschlagen. Jetzt dachte der Schmied, könnte er seine neue Kunst zeigen, und fragte den Mann, »Soll ich ein neues Eisen schmieden oder das alte zurechtmachen?« »Besser wäre es wohl, ein neues zu machen«, antwortete der Mann. Darauf hieß der Schmied den Mann sich in der Stube hinsetzen und nach einer Weile herauskommen, um sein neu beschlagenes Pferd in Empfang zu nehmen. Der Mann ging in die Stube hinein, wie ihm befohlen war, und der Schmied schlug mit einem scharfen Beile dem Pferde alle vier Beine ab, brachte sie in die Schmiede und fing an, sie neu zu beschlagen. Die Arbeit ging leicht genug vonstatten, aber als er die beschlagenen Beine wieder an die richtige Stelle einsetzen wollte, war seine Kunst zu Ende. Er drückte und presste die Beine an und blies von Zeit zu Zeit darauf, aber sie wollten auf keine Weise an den Leib des Pferdes anwachsen. Das Pferd war bereits im Verenden, und der Tod ereilte es unter den Händen des Schmiedes. Nun konnte ihm nichts mehr helfen, der Schmied musste den Preis des Pferdes dem Manne bezahlen. Letzterer steckte das erhaltene Geld in die Tasche und ging, über den Verlust seines Pferdes fluchend, seiner Wege. Als der Schmied allein blieb, wollte er die Sache nicht dabei bewenden lassen, sondern nun erst recht zum Trotz die neue Kunst ausprobieren. Und da eben seine alte Mutter hereinkam, ihn zum Frühstück zu rufen, ergriff er sie und warf sie in die Esse. Glühende Kohlen scharrte er schnell um sie herum und zog den Blasebalg so kräftig, dass die Alte bald in Flammen stand. Die Arme kreischte und schrie in der Esse, aber der Schmied kümmerte sich nicht darum und zog den Blasebalg nur immer eifriger, in der Hoffnung, bald ein junges, schönes Mädchen zustande zu bringen. Aber dieses Werk sollte dem Schmied nicht glücken. Die Alte verbrannte in der Esse zu Asche, und als der Schmied einige übrig gebliebene Knöchelchen zusammenlas, konnte er nichts damit anfangen. Ein hässlicher Brandgeruch allein erfüllte die Schmiede. Darüber betrübte sich der Schmied im tiefsten Herzen, und in seiner Angst eilte er den reisenden Schmieden nach, die ihn so arg betrogen hatten. Er holte sie ein, und als er ihnen weinend und klagend erzählte, wie schlimm es ihm ergangen war, fühlten die Reisenden Mitleid mit ihm und versprachen, mit ihm zur Schmiede zurückzukehren, um zu sehen, was dabei noch zu helfen sei. Als sie dort anlangten, sahen sie das tote Pferd an der Tür der Schmiede liegen und die abgehauenen Beine daneben. Da nahmen unser Herr und St. Peter je zwei der Beine und versuchten sie an die richtigen Stellen einzusetzen. Sofort wuchsen die Beine an, und als man jetzt dem Pferde einen leisen Fußtritt von hinten gab, sprang es auf und stand da, gesünder denn zuvor. Nun trat man in die Schmiede, wo der Schmied traurigen Herzens die letzten Knochensplitterchen aus der Esse zusammenlas und scharrte, indem er sagte: »Seht, so ich mich auch als Meisterschmied versuchen, wie ihr welche seid, liebe Fremdlinge, aber die Arbeit ist mir nicht geglückt, und ich habe nur meine alte Mutter getötet. Jetzt habe ich niemand mehr, der mir das Essen kocht und das Nachtlager bereitet. Helft mir, gute Fremdlinge, dann will ich euch einen namhaften Lohn dafür geben.« Die Reisenden, denen die Angst und Qual des Schmiedes leid tat, versprachen, alles zu tun, was sie irgend vermöchten, um ihm zu helfen. Sie hießen den Schmied Wasser in einem Kruge holen und sammelten während der Zeit alle die Knochensplitterchen zusammen, die von der verbrannten Alten übrig geblieben waren, warfen sie in die Esse und bedeckten sie mit glühenden Kohlen. Nachdem die beiden ein Weilchen den Blasebalg gezogen hatten, nahmen sie die rotglühenden Knochenstückchen mit einem eisernen Löffel heraus und warfen sie zum Abkühlen in den Wasserkübel. Eine Zeit lang stieg Dampf aus dem Troge empor und das Wasser siedete. Aber als sich dieses beruhigte, sprang aus dem Kübel eine richtige Meerkatze heraus, die vor Freuden kreischend und gröhlend sich auf des Schmiedes Schoß schwang. Der Schmied wunderte sich wohl über diesen sonderbaren Freund, aber hier half kein Blöde sein. Die Meerkatze umarmte den Schmied, beschnüffelte ihm Mund und Augen und steckte zuletzt gar die Zunge heraus und fing an, dem Schmied die Wangen zu lecken. Mit diesem Gefährten musste sich nun der Schmied wohl oder übel zufrieden geben, und die fremden Gäste verließen seine Schmiede auf ewige Zeiten. Soweit die Geschichte. Ende von Abschnitt 18. Gelesen von Klaus Missfeld.